Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo und dem Marcel. Hallo und dem Martin. Hallo, was ist da so lustig? Ich habe mir gerade überlegt, ob ich so eine Krusty der Clown-Lache mache als Begrüßung und dann habe ich mich dagegen entschieden, aber die Idee, die Vorstellung in meinem Kopf war so absurd, dass ich lachen musste. Ich übe ja immer noch an meiner Goldblum-Imitation. So. Das sagt euch nichts, oder? Ich hätte jetzt gedacht, es wäre aus Goldfinger, aber... Nein, ich dachte, Thimbleweed Park. Es gibt diesen großartigen Clip aus Jurassic Park, wo Jeff Goldblum sehr seltsam lacht. Und das auch 10-Stunden-Loops von auf YouTube, kann ich sehr empfehlen. Oh Gott. Und also wenn einem mal nach Lachen zumute ist, dann kann man das anmachen im Hintergrund und man kommt dann nicht mehr raus aus der. Egal. Folge 290 und wie immer haben wir einen Zahlenfakt. Ja. Und zwar, ihr könnt euch ja sicher noch an diese Fernsehserie erinnern, die dreibeinigen Herrscher. Fernsehserie, ja. Genau. Damit hatte ich jetzt nichts zu tun, aber fast. Und zwar geht es diesmal um die wunderbare 290er Kollektion von Stativen. Entdecken Sie das 290er Sortiment. Von Manfrotto. Da gibt es von Manfrotto. Ja. Manfrotto. Ich habe mir so vorgestellt, dass es so wie bei Nintendo ist. Nintendo hat ja angefangen mit so Plastikspielzeug oder noch Kartenspielen eigentlich erst und dann Plastikspielzeug und so. Und ich stelle mir gerade vor, dass Manfrotto jetzt mit Stativen anfängt und dann in 100 Jahren die dreibeinigen Herrscher erfindet. Ja. Und passt insofern auch ganz gut. In 290 Jahren, sorry. Lustige Gedanken. Passt sehr gut, weil ich tatsächlich hier ein Manfrotto-Stativ benutze, um das Mikrofon und meine Sprechkammer sozusagen hier. Dann hätten wir uns ja, mein Gott, warum haben wir uns nicht sponsern lassen? Ich benutze allerdings keinen 290er, sondern ein irgendwas Action. Action. Das hat keine Nummer. Travel Action oder so, keine Ahnung. Nein, das hat keine Nummer. Genau, kannst du sie denn empfehlen? Manfrotto. Ich mag die Art von Verschluss sehr, sehr gerne. Also man kann die sehr schnell aufbauen und wieder zusammenklappen und es ist auch wenig Verschleiß da an den Dingern. Man muss da nicht dran rumdrehen, sondern kann so klipsen. Ich mag die Dinge. Ja. Ich habe nur eine sehr generelle Erfahrung in meinem Leben mit Stativen gemacht und die Erfahrung möchte ich hier weitergeben in der Tipps und Tricks Kategorie und zwar: Stative sind toll, verleiht sie bloß nicht. Ja. Sie kommen immer kaputt zurück. Das stimmt, ja. Oder die Tasche ist kaputt oder irgendwie die Wechselplatte ist verloren gegangen. Meistens sind sie einfach schlecht behandelt worden und irgendeiner von den Schraubverschlüssen wurde halt nicht aufgemacht, wenn man dann das Stativ gedreht hat oder so und ist danach halt einfach im Arsch. Manchmal fehlt auch einfach bloß ein Bein, aber das kann man ja in der Stativklinik bestimmt beheben. Ja, aber die dreibeinigen Herrscher, um da auch noch mal kurz einzuhaken, war tatsächlich in meiner Kindheit eine Konstante. Und also ich will nicht sagen, ich mochte es sehr gerne, weil es hat mich sehr gegruselt, aber ich habe es trotzdem geguckt. Ich mochte es sehr gerne und es gab, glaube ich, 2 Staffeln und eigentlich basiert es auf irgendwelchen Büchern, die ich nicht gelesen habe und es hätte eine 3. Staffel geben sollen, weil die Bücher dann noch weitergehen, wurde aber nie gedreht. Ich habe sogar das Computerspiel für den Schneider CPC gespielt. Ich glaube, das war ein Text-Adventure, glaube ich. Ja, damals hat man ja einfach alles als Text-Adventure verwurstet. Ja. Also ich war auch sehr beeindruckt. Das war eine dieser Serien. Und da gab es ja ein paar so damals im ZDF-Mittagsprogramm oder ARD, was weiß ich, die einen so als Kind richtig vom Hocker gerissen haben. Auch das Geheimnis des 7. Weges zum Beispiel war so eine, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das war, glaube ich, eine holländische, bin mir aber sehr unsicher. Ja. Na gut, kommen wir zum News-Teil, der ist diese Woche erfreulich Apple-lastig für unsere Verhältnisse. Ja, juhu. Es gibt Neuigkeiten quer durch die Firma. Fangen wir an mit einem Developer-related Thema, nämlich Testflight wurde geupdatet. Genau, also es ist ja, ich muss ja persönlich sagen, ich finde es toll, dass es Testflight gibt und dass Apple das auch integriert hat mittlerweile. weil man damit eben Versionen wesentlich schneller testen kann. Testflight war vor allem zu der Zeit sehr wichtig für Entwickler, bevor Apple den Review-Prozess umgestellt hat von einer Woche auf einen Tag. Denn die Testflight-Builds konnte man immer innerhalb von einem Tag sozusagen dann benutzen. Und intern konntest du sie sofort benutzen. Was allerdings nicht ging, ist, dass du zwei verschiedene Builds der gleichen App hattest. Ja. Und das war doof, weil oft ist es so, ja, auf der einen Seite mache ich gerade einen Bugfix für die Haupt-App und auf der anderen Seite entwickle ich gerade schon ein neues Feature und bin da wo ganz anders schon und konnte dann eben nicht meinen Testern beide Builds zur Auswahl stellen, sondern ich konnte eben nur den einen oder den anderen Fall bedienen. Und das soll jetzt neuerdings dann gehen. Ja, also du kannst halt auch rudimentäres AB-Testing machen. Das heißt, du machst halt irgendwie eine Version mit Feature X und die andere machst du mit Feature Y und dann guckst du, wie da das Feedback so unterschiedlich ist von den Testern. Genau, also es wird auf jeden Fall mehrere Sachen geben. Wahrscheinlich ist es auch deswegen der iTunes Connect übermorgen down. Oder ist das nicht deswegen? Och, also das geht ja, glaube ich, schon mit Testflight. Insofern ist das wahrscheinlich irgendwas anderes. Gut, aber ich habe auch noch nicht. Wahrscheinlich ist es der nächste Punkt auf unserer Agenda. Ja. Juhu! Die Search Ads waren in Amerika so erfolgreich, dass sie jetzt nach Großbritannien, Neuseeland und Australien kommen. Ja. Yay! Jetzt kann man noch mehr schlechte Kopien von guten Apps für weniger Geld kaufen, indem man den Search Ads folgt. Ja, ich muss sagen, so aus Benutzersicht, weil ich habe ja einen US-Account und da sind ja schon ständig diese Search Ads. Die heißen für mich halt im Wesentlichen, dass ich weiter runterscrollen muss, bis der erste. Du ignorierst jetzt einfach schon den ersten Eintrag. Ja. Und wenn es keinen ersten Eintrag gibt, ignorierst du das richtige Ergebnis? Ja. Also mein Blick richtet sich tatsächlich, dass dein Erleben schlechter ist jetzt, oder? Ja, wie was Werbung halt immer so macht. Ja, und also da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube von ganzem Herzen nicht, dass Apple die eingeführt hat, um Kohle zu machen. Klar, ein bisschen um diese iAds-Sachen aufzufangen, aber ich denke schon, dass die gedacht haben, dass das irgendwas verbessert. Ich weiß nicht, warum sie das gedacht haben, aber auch ein Marco Arment hat das ja gedacht. Weiß ich nicht, warum er das gedacht hat. Doch, ich weiß es, weil es Apple gemacht hat. Ja. Dann hat er sich gedacht, das muss für irgendwas Gutes haben. Ja, ansonsten ist es die absolute Katastrophe. Da hätten sie gleich irgendwelche Werbung zulassen können im App Store. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen und dann das Geld an die Entwickler auszahlen, deren Apps gekauft werden. Ja. Ich habe ja immer noch Guthaben. Ich habe das, du hast ja irgendwie so ein Guthaben-Dings bekommen am Anfang dieses Search-Ad-Dings. Als es angefangen hat mit den Search-Ads, haben alle Entwickler irgendwie einen Gutschein bekommen über x Dollar Werbebudget. Ich habe den immer noch nicht eingesetzt, weil ich irgendwie... Ja, und ich habe dich auch noch nicht gedrängt, ihn einzusetzen, weil ich denke auch, ja, was soll das denn? Man könnte ihn doch, es gibt eine gute Idee und vielleicht solltest du das machen, setz ihn mal für unsere eigenen Apps ein. Ja, aber dass die oben stehen. Achso, ich kaufe quasi Carcassonne. Carcassonne, Jules vielleicht. Ja, genau. Das Problem ist ein bisschen... deinen Search zurückkaufen. Aber dann wird es ja übersprungen, weil die Leute es gewöhnt sind. Ja, ein Search zurück, Stück für Stück. Ach je. Naja, aber jetzt mehr davon in anderen englischsprachigen Territorien. Mal sehen. Und der schlechte Teil der News ist halt, dass es dann höchstwahrscheinlich langfristig auch nach Deutschland kommt. Ja. Hoffen wir mal, dass es erst nach Apple Pay nach Deutschland kommt. Dann kommt es ja erstmal in der nächsten Zukunft nicht. Ja. Als nächstes habe ich auf der Liste, wenn das iPhone vollläuft. Was ist denn das für eine News? Ja, das ist eigentlich keine News, sondern ein Erfahrungsbericht, aber vielleicht, um die News ein bisschen aufzulockern, weil es geht dann gleich weiter mit News. Verstehen. Mal so einen Erfahrungsbericht einstreuen. Mein iPhone ist vollgelaufen, das heißt, ich habe das auch hier erwähnt schon als Randbemerkung und hat mir gesagt, keinen Speicher mehr. Platz, kein Platz mehr auf deinem iPhone. Problem. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, was das Problem war. Und zwar Overcast hat einfach ganz viele Podcasts runtergeladen, was ich auch wollte, was aber ganz viel Speicher gefressen hat. Eigentlich so das Problem, was man früher immer hatte, bevor man Telefone mit 128 Gigabyte hatte. Aber ich schaffe das halt auch mit 128 Gigabyte, das voll zu kriegen. Jetzt gibt es ja eigentlich eine ganz gute Speicherverwaltung. Ich suche sie jetzt gerade und finde sie nicht. I'm sorry. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie deswegen gefunden, weil mir er mich dann auch dahin gelotst hat. Unter Settings About Usage, glaube ich, oder so. Oder General Usage? Ich glaube General Usage. Ja, ja, ich finde bloß General Benutzung, ja irgendwo, aber wo war die Usage? Kannst du nach Benutzung suchen. Ja, Moment, ich suche Benutzung. Nach Benutzung. So, genau, und dann hat sie ja Bunz. Benutzung. Und Analytik, Cipolo. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ja, gut. Ja. Ich finde es jetzt gerade nicht. Was schade ist, denn wenn man da zum Beispiel in, ich glaube die Musik-App, aber es war wahrscheinlich die Podcast-App von Apple geht, dann kann man da in dieser groben Verwaltung sogar einzelne Podcasts rauslöschen. Ja, ja. Auch zum Beispiel bei der TV-App kannst du auch einzelne gesynkt werden. Das geht dann in Overcast nicht. Ich musste dann in Overcast reingehen und da Sachen löschen. Overcast ist mittlerweile auch schon wieder so verwirrend, dass ich erstmal nicht gefunden habe, wie es geht. Weil das halt dann unter also da lobe ich mir Instacast, nicht. Das wird nicht mehr entwickelt, deswegen wird es nicht verwirrender. Es stimmt nicht. Man findet, wenn man dann neben dem Podcast aufs i drückt, und dann kommt schon alles, was man haben will. Aber das ist eigentlich gar nicht die richtige Stelle, sondern das ist das, okay, ich habe gemerkt, das funktioniert nicht ganz, ich mache dann nochmal eine Stelle, wo alles ist. Sondern du kannst halt wie in der Liste einfach den Podcaster wegswipen oder einzelne Episoden wegswipen. Gut. Das war aber gar nicht, was ich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte, war, mein iPhone ist vollgelaufen und letztens wollte ich dann mir ein DB-Ticket holen. Ja. Und mach so, wie ich immer mache, über die Suche wollte ich die App aufmachen und gebe dann DB ein. Und dann kommt DB, nicht DB Ticket, sondern DB, oh, wie hieß denn das andere? Navigator. Genau, DB Navigator. Und DB Navigator ist der Hauptgrund, warum es gut ist, dass es das iPhone Design 7 gibt. Nämlich daran sieht man, dass das die falsche App ist, weil die noch in dem alten Design ist. Die ist aber irgendwo auf meinem Telefon, deswegen ich sie nicht löschen kann, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Dazu müsste ich mein Telefon an iTunes anschließen. So, die andere, die richtige App, ist aber nicht aufgetaucht in der Suche. Da habe ich mir gedacht, hä, was ist denn hier los? Die muss doch irgendwo sein. Und dann schaue ich so auf meinen Bildschirm und da steht bei jeder zweiten App Warten. Ja. Und die war so ausgegraut. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas ist hier komisch. Hat der vielleicht gesagt, okay, meine App hat ein Update, ich habe aber nicht genug Speicher, um sie abzudaten. Und das war dann offensichtlich der Fall. Das heißt, Apple hat meine, da ich automatisches Updaten anhabe, hat meine Apps einfach in einen unbenutzbar Zustand versetzt, weil es nicht genug Speicher hatte, das Update runterzuladen. Ja. Und da dachte ich mir, das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Ja, also das war meine kleine Anekdote. Wenn das iPhone vorläuft, den Satz möchte ich jetzt auch noch beenden. Wenn das iPhone vorläuft, Achtung, sofort Speicher frei machen, denn es ist wirklich böse, wenn das passiert. Nee, aber das ist halt auch wieder der klassische Edge-Case, der einfach nicht behandelt wird, wenn du keinen Speicher hast. So. Ja. Also das ist auf dem PC ja ähnlich, nur dass man so oft reinläuft. Also es war eine sehr, sehr negative Erfahrung, die ich da jetzt hatte, weil jetzt stellen wir uns mal vor, ich hätte das DB-Ticket gekauft und dann denkt er sich, ich lade jetzt mal das Update runter. Ja, es ist echt ganz schlecht behandelt. Also wir haben auch auf bei den Coding Monkeys, als ich da noch war, ist immer sicher immer noch so, ein Haufen Crashes, wo dann in den Crashlogs einfach sagt, so Core Data, ich kann nicht speichern, weil es kein Speicher mehr da. Ja, auf dem Mac gab es auch lange den Bug, ich weiß nicht, ob der noch existiert, aber auf dem Mac konntest du halt deine Preferences dann nicht mehr schreiben und hast ja deine Preferences unter Umständen sogar kaputt geschrieben, weil du keinen Speicherplatz mehr hattest. Ja. Ach du Scheiße. Ja, aber das finde ich nicht schlimm, weil damals war das, ist es so oft passiert, dass du das einfach, das wusstest du, wie ich mach meinen Computer, ich ziehe nicht einfach den Stecker aus der Steckdose. Naja, wenn die Gigabyte Computer einstellig werden, dann wird's ganz schlimm. Das war völlig klar, dass dann die Preferences korrupt sind und ich dann meine Shortcuts in Photoshop neu aufsetzen muss, wenn ich zu wenig Speicher auf der Platte habe. Das war halt so. Aber heutzutage, also dass ich in sowas noch reinlaufen werde, hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, dass dieser Fall irgendwie behandelt ist. Ist er aber offensichtlich nicht. Tja, also wenn das iPhone voll läuft, hast du Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall Platz schaffen. Ja. Kommen wir zurück zu den Nachrichten, beziehungsweise zur Abwesenheit eben derer. Wir wundern uns nämlich, was mit dieser Keynote, diesem Event ist, den wir eigentlich erwartet hätten für März oder April. Ja, genau, es war was angekündigt und ja, ich weiß gar nicht, war es schon wirklich angekündigt oder war es gerumored noch, als wir das verkündet haben, wann dieses Event ist? Es war immer ein Rumor, glaube ich, aber es hieß immer so, ja, da kommt noch was. Ja, genau. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, als würde es gar nicht stattfinden, das Event. Und im Grunde gab es ja in den letzten Jahren schon traditionellen Event so im März, April rum. Ja, genau. Spricht ein bisschen dafür, dass es da irgendwie mit potenziell neuen iPads gerade ein bisschen Probleme gibt in der Pipeline. Keine Ahnung. Ja, wofür es jetzt wirklich spricht, keine Ahnung. Aber es ist ja auch so ein bisschen gerüchtet gerade, dass sich das iPhone nach hinten verschiebt. Ja, also ich habe irgendwie gestern eine Push-Nachricht bekommen, ganz absurderweise von MIG. Das ist so ein Nachrichtendienst, den ich irgendwie verfolge, eigentlich Politik, aber die haben sich irgendwie dazu entschieden, auch mal Tech-News zu pushen. Und da meinten sie so, ja, irgendwie iPhone wahrscheinlich erst im November, weil Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm ist irgendwie ein Problem, das Apple wohl nicht gelöst bekommt. Keine Ahnung, ist halt auch wieder so ein Rumor, der als News verkauft wird. Aber vielleicht hat er das neue iPad ähnliche Probleme. Ja, ich habe das vor allem deswegen auf die Agenda geschrieben, weil der Punkt heißt Keynote abgesagt, Fragezeichen. Und der nächste Punkt hieß auf der Agenda Keynote gratis. Ja. Das hat so schön gepasst, weil ich habe nämlich zuerst gedacht, die Keynote wurde abgesagt und jetzt ist sie noch gratis. Ich habe nicht ganz verstanden, was du damit gemeint hast. Ich habe damit besser, passt jetzt auch noch Keynote umsonst draus gemacht. oh Gott, ja, wunderbar. Nicht nur gratis, sondern auch umsonst. Nein, dann hätten wir das zusammengefasst. Genau, nein, die Keynote, die ich meine, ist nicht die Keynote, sondern das Keynote. Weil Apple sich jetzt dazu entschieden hat, offiziell alle, früher hat man iLife dazu gesagt und iWork, mittlerweile heißt das ja alles nicht mehr so offiziell, diese ganzen Apps, die man mit einem Mac oder einem iOS-Gerät sowieso umsonst dazu bekommt, jetzt auch offiziell als umsonst Apps zu behandeln. Das heißt, sehr gut. Jeder kann jetzt Pages und wie heißt das Excel-Ding? Sheets? Nein. Numbers, genau. Und Keynote und GarageBand und diesen ganzen Kram runterladen, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Ich suche auch immer noch nach iCal, weil es Kalender nicht. Ja, es ist sogar, man kann es nicht googeln. Ja. Ich bin höchst erfreut über diese Nachrichten. Ich frage mich, wer überhaupt jemals ein iWork-Produkt gekauft hat. Ich meine, okay, klar, früher als iWork noch auf iOS, als es gekostet hat. Stimmt. Als iWork noch so neu war, da hat man es kaufen können. Aber ab dann war es irgendwie immer gebundelt. Und dann hast du halt so aus dem letzten Bundeln von vor 10 Jahren noch das gekriegt auf dem App Store. Also so die... Das Segment von Leuten, die sich das tatsächlich kaufen mussten, das ist eh nicht so groß. Und ich habe jetzt einen alten Mac meinen Schwiegereltern gegeben und da musste ich erst überrascht feststellen, dass es überhaupt was kostet. Und das freut mich. Dann werde ich das denen gleich mal installieren heute Abend, wenn ich heimkomme. Ja, also es betrifft vor allem halt irgendwie Leute, die jetzt irgendwie einen alten Mac oder so mit einem neuen Account benutzen wollen oder halt Volume Licenses, also irgendwie Institute und Schulen und so, die halt diese Apps benutzen wollen, die kriegen die jetzt auch umsonst. Gut. Das war's mit Apple, oder? Das war's mit Apple. Wir haben irgendwie hier noch Reddit-News auf der News-Liste. Ja, es gab eine nette Aktion, da hat mich Aga nochmal drauf hingewiesen zum 1. April und wir haben darüber nicht gesprochen, muss man auch nicht unbedingt. Und zwar gab's da von Reddit so ein kollaborative Aktion für einen Tag. Und zwar wenn ich das richtig verstanden habe, konnte man sich da einloggen und jeder User durfte bei einem x mal x Pixel großen Bild Pixel setzen, aber halt nur alle 5 Minuten jeder User. Und es gab, glaube ich, 16 Farben zur Auswahl oder 8, ja, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und so ist kollaborativ ein großes Bild entstanden. Das Ganze hat mich ein bisschen an die 1-Million-Dollar-Homepage von vor 10, 15 Jahren erinnert. Sieht auch ein bisschen so aus, genau. Mhm. Das Interessante ist, dass da überhaupt was entstanden ist, was einem Bild ähnelt. So ein Patchwork-Flickenteppich mit einzelnen Symbolen und Flaggen und was weiß ich. Und das Interessante ist aber, ich habe da einen Link gemacht, was so in den einzelnen Bereichen passiert ist, denn man kann es halt auch über die Zeit sehen. Also es haben sich Leute zusammengeschlossen, die dann versucht haben, das ganze Bild schwarz einzufärben, die große Leere. Oder seltsamerweise eben auch so die Flaggen, wo dann die User aus verschiedenen Ländern das genutzt haben, um ihre Flagge dahin zu zeichnen. Da merkt man, dass der Union Jack eher schwierig zu zeichnen ist und schlecht expandable ist. Obwohl, den könnte man eigentlich so außenrum expanden. Stimmt. Sehr, sehr absurd war dann die deutsche Flagge, die sich plötzlich erweitert hat, die französische Flagge geschluckt hat. Frankreich ist dann ausgewichen und das Schöne war, dass dann daraus die europäische Fahne entstanden ist. Oh. Also so ein bisschen auch Geschichte. Interessant war auch der Kampf zwischen Deutschland und Belgien, wo dann irgendwann Belgien in Deutschland hineintropft als Ketchup und Senf auf eine Wurst. Und so viele kleine Geschichten werden eben erzählt durch über die Zeit. Also eine ganz lustige Aktion. Ich fände es interessant, dass das so aus einer Sicht zu untersuchen, was Leute dazu bringt, irgendwie da auf Landesflaggen zu defaulten. Ich glaube es, weil es so einfach ist und weil so eine Flagge so einfach wiedererkennbar ist. Also es ist, glaube ich, auch viel schwieriger, sich da zu verabreden. Übrigens wurden 2 Mona Lisas versucht, die eine ist aber sehr schnell untergegangen. Was anderes zu machen als, also so eine Flagge ist halt relativ einfach. Aber warum? Keine Ahnung. Es ist halt immer wieder das Gleiche. Ja, ich vermute, es hängt halt irgendwie mit Identität zusammen und dass da irgendwie die meisten dann erstmal Nationalidentität im Kopf haben, so icky das auch ist. Lustig finde ich, dass es irgendwie dann auch so Sachen gibt wie irgendwie das Dota-Symbol oder so, wo da das Leute als ihre Identität quasi hier benutzen. Ja, also viele interessante Sachen. Linux natürlich. Also da merkt man schon auch, womit identifizieren sich Leute. Sehr lustig finde ich die Windows-Startbar, die dann am Ende unten erscheint. Ja, es ist definitiv auch eine gute Repräsentation der Menschen auf Reddit. Also es ist irgendwo ein Logo. Ja, aber auch interessant, was die Leute sich gegenseitig versuchen kaputt zu machen und was nicht. Also die amerikanische Flagge zum Beispiel hat schon auch den Vandalismus mehr angezogen als jetzt andere Flaggen. Also ja, auf der einen Seite strange, aber auf der anderen Seite ganz putzig und zumindest ein interessantes Experiment, was glaube ich auch was über Menschen sagt. Ja, definitiv. Und viele kleine Geschichten sind da entstanden. Ja, viele kleine Geschichten kann man auch im Konsum sich reinziehen. Namentlich fangen wir an mit Lara Croft. Da gibt es nämlich viele neue kleine Geschichten. Ja, Lara Croft Go, ist das passiert, was Reigns auch letzte Woche passiert ist. Es gibt nämlich neuen Content, der offensichtlich aber nicht von Square Enix Montreal stammt, so wie das Hauptspiel, sondern von jemand anderem. Und es gibt einfach ein neues Kapitel mit einer Spiegel-Lara. Da kann man sich vielleicht ein bisschen an Prince of Persia erinnern. Mhm. Da gibt's wohl auch so eine Spiegelfigur. Das weiß ich allerdings alles aus zweiter Hand, denn ich habe weder die Spiegel-Lara gespielt bis jetzt, noch Prince of Persia. Genau. Ich hab's auch noch nicht, wusste das gar nicht. Genau, es aber, gibt sind kostenlos. Stimmt. Die Go-Spiele. Ja, also ich kann noch nichts über die Qualität sagen. Hat jemand von euch reingeguckt irgendwie? Nee. Keiner. Noch nicht geklug. Kann man halt einfach machen, wenn man das Spiel schon hat. Ich muss sagen, Lara Croft Go war auch in den letzten Monaten eins der wenigen Puzzle-Spiele auf iOS, die mich noch fesseln konnten. So fesseln konnten, dass ich sie durchgespielt habe. Also ganz, ganz viele habe ich angespielt und dachte, ach, wie nett. Und habe mich nicht dann weiter damit beschäftigt, komischerweise. Also auch diese Sachen, die ich hoch gelobt habe, wie jetzt das Mushroom vor 2-3 Wochen, irgendwie habe ich nicht die Motivation, sie weiterzuspielen. Das ist ganz komisch. Ja. Ja, ich bin ein bisschen vom Lara Croft Zug runtergefallen, schon während des Spiels. Aber ich denke, jeder, der danach Spaß dran gehabt hat, freut sich bestimmt über neue Levels, hätte ich es beinahe gesagt. Ja, Levels. Neue Levels ist keine gute Überleitung. Hast du denn im Gegensatz zu Lara Croft das neue Psychonauts-Spiel gespielt? Also Psychonauts 2 ist ja jetzt schon länger angekündigt, das ist es aber gar nicht, sondern es geht um Psychonauts 1,5, Psychonauts and the Rhombus of Winds. Wir haben die VR-Brille wieder ausgepackt und Aga wollte unbedingt VR spielen und da wir mit Resident Evil als Angsthasen einfach nicht zurechtkommen und auch die Grafik mit nicht der PS4 Pro da ein bisschen zu schrabbelig wirkt. In den Außenszenen und ins Haus sind wir erst gar nicht gegangen, weil wir zu viel Schiss hatten. Also ich hatte, glaube ich, noch mehr Schiss als Aga. Irgendwie können wir uns nicht gegenseitig motivieren, das zu spielen, weil weiß ich nicht. VR und Horror muss jetzt gar nicht unbedingt sein und schon diese Kitchen-Demo war ein bisschen zu anstrengend, fand ich. Hat Aga andere Sachen, das war ein Satz, glaube ich, hat Aga andere Sachen im Store gesucht und ist auf Psychonauts and the Rhombus of Ruins gestoßen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe noch nie Psychonauts gespielt. Das Einzige, was ich davon weiß, ist, dass es von Tim Schäfer ist und ziemlich weird. Ja. Genau, und Psychonauts and the Rhombus of Ruins stellt sozusagen das Zwischenstück zwischen Psychonauts 1 und der Story von Psychonauts 2 dar. Ich kannte die Charaktere alle nicht bin da deswegen da sehr unbefangen rangegangen. Psychonauts and the Rhombus of Ruins ist im Gegensatz zu Psychonauts selber, was ja eher so Jump'n'Run ist, stimmt das? Ja, keine Ahnung. Das ist korrekt. Ist es eher ein Adventure? Spielt Rasputin, ist das richtig? Ja, also die Hauptfigur, die Hauptfigur Raz. aus Psychonauts 1. Genau. Der psychische Fähigkeiten hat und die sind auf VR übertragen worden. Er kann also sich in andere Leute hineinfinden und aus deren Augen sehen und auch aus deren Augen heraus Dinge tun. Also im Grunde hat das Spiel zwei Hauptmechaniken. Du kannst von Person zu Person hüpfen. Manchmal ist es auch von Person zu Fisch oder von Fisch zu Qualle. Du kannst Sachen anpoken in deinem Umfeld. Später kannst du dann auch noch so Feuerbälle werfen und Sachen bewegen. Und da wird eine kleine Geschichte erzählt. Und ich muss sagen, dass Anger die meiste Zeit gespielt hat, ich aber ein, zwei Szenen auch. Und die Welt ist halt sehr skurril und manchmal echt cute und man muss manchmal echt drüber lachen über diese Leute, die da in der Welt rumsitzen. Und das ist halt ein schönes Gefühl, dadurch, dass du immer durch die Brille sozusagen der anderen guckst, hat das ganze Spiel halt die Möglichkeit, mal bist du in einem Wal, dann ist die ganze Welt ganz klein. Oder du bist eine Ratte, dann ist die Welt ganz groß. Und das kommt halt in VR ziemlich gut rüber und hat auch Spaß gemacht. Cool. Drei Punkte so zur Bewertung. Erstens, Story und Charaktere sind lustig, machen Spaß. Es gibt einige Lacher, fand ich, oder wo du sagst, ah, oh, das ist aber hier knuddelig oder süß oder so. Insofern finde ich, ist es in VR, obwohl es jetzt nicht mit Motion Controllern geht, sondern mit dem Pad, eine interessante Erfahrung. Okay. Drittens, das, was ich an Puzzles gespielt habe, waren typisch Tim Schäfer nervig. Und nicht gut. Aber die ganze Erfahrung war süß und gut, ist nicht besonders lang. Und wo mich das Spiel wirklich gefangen hat, war dann die Titelsequenz. Denn das ist angelehnt an James Bond, Titelsequenzen. Mhm. Aber du befindest dich da drin. Und in so einer James Bond Titelsequenz zu sein, ist ein wirklich lustiges Erlebnis. Ja. Ja, ich glaube, das ist exklusiv für PS4. Es ist exklusiv PS4 VR, ja. Genau, weil sonst hättest du es wahrscheinlich schon gespielt. Hast du den Psychonauts gespielt? Ich habe den ersten Teil gespielt, also nicht als er original rauskam, aber dann später irgendwann, ja. Den gibt es jetzt auch als Remake auf PS4. Ja. Ich habe es aber noch nicht, weil irgendwie ist die Grafik interessant, aber auch irgendwie matschig und weird. Also ich hatte Berührungsängste mit dem Ganzen und nach der Diskussion von letzten Mal, dass ich dann doch nicht so der Tim Schäfer-Typ bin. Es ist relativ Tim Schäfer untypisch, weil es ist ja auch kein Adventure, es ist ein Jump'n'Run im Wesentlichen. Ja. Also es hat schon Rätselelemente, aber jetzt nicht keine Adventure-Rätsel in dem Sinne. Insofern könnte das vielleicht ein Tim Schäfer-Spiel sein, das sich gewinnen kann. Naja, jedenfalls diese VR-Erfahrung hat mich auch gewonnen. Die hat Spaß gemacht. Das ist gut. Ja. Weil du gerade James Bond sagtest, das ist eine großartige Überleitung zum nächsten Titel, den ihr dann wohl noch gemeinsam ausprobiert habt, oder? Genau, I Expect You to Die. Und zwar, das Interessante ist, da gab es ein paar Kritiken, da stand, also so Zitate, das beste Spiel für VR und so weiter. Im Grunde spielst du einen Agenten und wirst in vier Szenarien geworfen, wo du eine Aufgabe hast. Die simpelste Aufgabe wäre, eine Bombe zu entschärfen. Ja. Und da wäre das Spiel wahrscheinlich eigentlich schon fast wie ein Singleplayer-Modus für Keep Talking and Nobody Explodes. So fühlt es sich auch ein bisschen an. Es ist, also du bist immer in so einem kleinen Szenario und hast eine Aufgabe. Das eine Szenario ist zum Beispiel ganz lustig. Du bist du hast dich als Fensterreiniger verkleidet und musst verhindern, dass die böse chemikalische Todesmischung über der Stadt ausgebreitet wird. Genau. Du agierst mit den Move-Controllern alles ein bisschen wie bei Job Simulator. Gefühlt die Szenarien sind fast ein bisschen prägnanter. Es macht echt Spaß, so rauszufinden, was muss ich denn alles tun. Es gibt einen großen Nachteil, muss ich sagen, und das ist die Steuerung. Die ist wesentlich schlechter als bei Titeln wie Batman oder Job Simulator. Das heißt, viel öfter passiert halt nicht das, was du machen möchtest. Okay. Da sieht man erst, wie gut die Steuerung bei den anderen Titeln, PS4-Titeln, da funktioniert und wie wichtig das auch ist. Denn wahrscheinlich wäre I Expect You to Die einer der Top-Titel im VR-Bereich, wenn es die Steuerung besser hinkriegen würde. Ja, ich habe es auf der Oculus gespielt, mit Oculus Touch. Und da hatte ich halt nicht das Gefühl, dass die Steuerung irgendwie ein Problem ist. Insofern interessant, dass es halt irgendwie dann auf der PlayStation tatsächlich da wohl Schwächen hat im Vergleich. Ja, aber das ist dann ein Hinweis, der eigentlich bloß bestätigt, was ich sage, denn offensichtlich haben sie es halt für verschiedene Systeme gleichzeitig entwickelt. Hm. Ich weiß nicht, wie lange gibt es das denn schon für Oculus? Expected schon oder? Relativ lange, schon okay, 2, 3, 4 Monate. Es kam zusammen mit Touch raus. Also ja, weil bei Dezember. Der PS4 ist es jetzt neu. Hm. Ja, und da merkt man wahrscheinlich, weil ich glaube, Job Simulator ist auch ein Exklusivtitel, aber Batman auf jeden Fall. Hm. Es bringt halt was, wenn du dich wirklich drauf einlassen kannst, ich habe jetzt genau die Steuerung. Ja. Und die funktioniert so und die ist auch so fein getuned. Ja. Und es ist echt schade um den Titel. Definitiv, also Expected to Die ist definitiv eins meiner Lieblings-VR-Spiele. Und das kann ich gut verstehen, weil das ist, und es ist, Job Simulator ist sehr ähnlich, aber hat halt nicht so lange Einheiten von, ich tue jetzt irgendwas. Ja, vor allem ist der Payoff bei Job Simulator irgendwie nicht so wirklich das meinige. Also das ist so traurig bei Job Simulator, weil du hast halt keine Aufgaben, bei denen du failen kannst. Genau. Es ist halt einfach, mach halt irgendwas, spiel halt mit dem Zeug rum, was hier rumsteht. Du hast zwar eine Aufgabe, aber im Grunde interessiert die nicht. Hm. Und dafür ist halt bei Job Simulator wirklich die Steuerung top. Ja. Und das hat nicht ganz geklappt bei der PlayStation-Version. Na gut, dann ist es auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung für Oculus und eine eingeschränkte Empfehlung für PS4, weil es halt auch für den Umfang und die Steuerung dann doch 30 Euro kostet. Oder ja, 20, ja, klingt richtig. 30 Euro. Mhm. Ja, es ist ein tolles Genre, was sehr gut funktioniert. Definitiv. Es ist so ein bisschen Escape Room-mäßig. Ja, genau. Und das passt halt super. Das ist genau optimal, weil dir wird nicht schlecht und so weiter. Oh, da muss ich noch einen Titel einfügen, der zu Recht nicht in den Shownotes drin stehen wird, nämlich das ist Robinson's Journey von Crytek. Okay. VR auch, exklusiv für die PS4 und das ist halt wieder mit Controller mit rumlaufen und es funktioniert nicht. Hm. Das funktioniert halt nicht, außer vielleicht bei 10% der Menschen, denen halt nicht schlecht wird bei sowas. Hm. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Short. Das sind außerdem nur Minispiele, wenn ich das richtig gesehen habe. Also. Tja. Nun gut, aber wir haben auch noch einen Titel auf der Liste, der nicht exorbitant teure Hardware braucht. Also anders exorbitant teure Hardware. Ja, und zwar wegen jetzt für iOS. Das Schöne ist, dass ich hier gleich einfließen kann. Wir haben schon mal drüber gesprochen, nämlich auf der Maze. Letztes Jahr gab es das Spiel zu sehen. Und das Schöne ist, nächste Woche ist wieder Amaze. Kommt alle. Wir zeigen auch ein Konzept unseres neuen Spiels, was man da mal ausprobieren kann. Oh. Aufruf. Wir zeigen das Spiel, das die EU nicht fördern wollte. Martin, das ist wohl wahr und deinen Artikel hättest du auch noch verlinken sollen. Ja. Jetzt können wir darüber reden. Das Spiel, das die EU nicht fördern wollte. Ah, ja, so wird es dann auch heißen. Sie haben versucht, es zu verbieten. Ich hab auch schon überlegt, ob ich nicht am Ende, weil es gibt dann ja immer so diese Embleme mit gefördert von bla bla bla bla. Genau. Nicht gefördert von der EU. Das ist ja gut. Der EU-Förderungs-Finalist. Runner-up. Ja, nee, so weit waren wir ja nicht. Nominiert für. Nee. Sind ja aus formalen Gründen abgelehnt worden. Ich habe aus formalen Gründen zurückgezogen. Aber stimmt, das kann man, wir sind das, gar nicht abgelehnt worden. Das kann man alles auf meinem Blog nachlesen im Zweifel, wenn man sich dafür interessiert. Wir wollten allerdings jetzt gerade über Vignettes reden oder die Amaze, eins von beiden. Genau, Amaze ist nächste Woche, kommt alle vorbei, wenn ihr in Berlin seid und schaut euch ja die Spiele an, die es da gibt. Letztes Jahr gab es auf einem der Bildschirme Vignettes zu spielen und zwar mit Controller, glaube ich sogar. Vignettes ist jetzt auf iOS erschienen und warum ich es jetzt hier nicht in die Nachklapp-Kategorie gepackt habe, sondern in die Konsum-Kategorie ist, es hat sich noch einiges getan. Vignettes war ein Spiel, wo man Objekte im Raum dreht, dreidimensional und es gibt ja immer so Perspektiven, wo du ein Objekt gar nicht so gut erkennst. So ein Glas, ein Wasserglas von oben sieht aus wie eine Scheibe. Hm. Und das macht sich Vignettes zunutze, dass es Objekte nimmt, die wo du zwei verschiedene Objekte hast, die von oben zum Beispiel gleich aussehen, und dann tauschst du die aus, sobald du diese Position überschreitest. Hm. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist ein bisschen Interaktion. Also du hast zum Beispiel ein Objekt, wo du dann einen Knopf drücken kannst oder ein Radio, wo du den Sender verstellen kannst oder so. Es ist also jetzt jedenfalls zu dem, wie ich das in Erinnerung hatte, mehr drin in dem Spiel. Ich kam jetzt nicht weit, das zu spielen, weil es, glaube ich, heute erst erschien. Hm. Klingt aber auf jeden Fall interessant. Es ist gefeatured, was sehr schön ist. Ich muss sagen, ich fand die Idee schon letztes Jahr schön, aber es hat mich sehr schnell gelangweilt. Also ich habe das auf der Maze gleich 5 Minuten gespielt und dachte, ach, was für eine clevere Idee. Hm. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr weiterzudrehen, weil ich weiß eh nicht, wie ich drehen muss. Hm. Und deswegen war ich jetzt ganz positiv überrascht, als dass da jetzt doch noch mehr zu machen war. Cool. Und habe es mir auch schon geholt. Sehr gut. Ja. Hm. Ich habe jetzt das Video angeguckt aus dem App Store, und das könnte ein Spiel sein, das meinen Kindern gefällt. Also ich werde euch da nächstes Mal eventuell was sagen. Das glaube ich sehr, weil du auch nicht wirklich was falsch machen kannst. Ja. Also es gibt kein Fail State, glaube ich. Wir freuen uns auf den Außenreporter. Yes. Genau, der Kinderaußenreporter. Ja. Das Kamera, so wie das Kamerakind früher. Genau, ja. Nur halt aber das Mikrofonkind. Jetzt überleg mal, wie du in einer Podcast-Sendung einen Rahmen einblenden willst. Ja, ja. Und ohne Rahmen ist ein Kamerakind ja nicht. Vielleicht ein Musikbett oder so. Ja. Oh, so wie, da muss ich an die erste Folge von Chaos Radio Express denken. Oh ja. Wo Tim Pritlove alleine spricht und die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Ja, das war noch eine andere Podcast-Ästhetik. Ja, ja. Es gibt auch andere langjährige Podcasts, die unglaublich schlechte Jingles haben, die mitten im Podcast dann laufen, was fürs Einschlafen ganz schlecht ist. Ah, ja. Wenn Sie neue Kategorien einführen, sozusagen. Ne, da hörst du dann wunderschön deinen Podcast und schlummerst so weg, wie es auch geplant ist. Und dann bum, bum, bum, bum. Dankeschön. Ja. Danke, Tim. In diesem Sinne, bum, bum, bum, bum, die Preview. Oh Gott, ich hab's ja jetzt selber gemacht. Es tut mir alle. Wenn ihr jetzt gerade aufgewacht seid, ihr kommt rechtzeitig zum Nachklapp. Nee, es ist ja noch nicht dunkel. Es ist ja noch gar nicht Nachklapp. Es ist jetzt Previews, habe ich gesehen auf unserer Agenda. Ach, stimmt. Previews. Es gibt eine neue Kategorie, die ich jetzt mit einem Jingle eingeläutet habe. Großartig. Also, wenn ihr gerade aufgewacht habt, entweder hört ihr den Podcast rückwärts, wie es ja einige Leute traditionell bei Fanboys immer tun. Ja, ihr hört ihn vorwärts, und wir begrüßen euch zur neuen Previews Kategorie, die ich schon total runtergestutzt habe und alle Spiele rausgeschmissen habe, die ich noch nicht gespielt habe, die aber schon erschienen sind. 3 Spiele wollte ich erwähnen, auf die ich mich freue oder die ich schon auf dem Schirm habe, und das mache ich jetzt auch ganz kurz. Erstes Spiel, What Remains of Edith Finch, kommt am 25. April schon, ist das Nachfolgerspiel von den Leuten, die das gar nicht so besonders toll gewordene Unfinished Swan gemacht haben. Mhm. Allerdings war Unfinished Swan gut genug und Edith Finch in den Previews interessant genug, dass ich mich drauf freue. Ja. Das kommt, wenn ich nicht Quatsch erzähle, für PS4 und PC. Ich glaube ja, das klingt korrekt. Xbox weiß ich mal wieder nicht. Ja, PS4 und PC. Ja. Ja. Dann Rime. Zwischendurch tot gesagt, das ist dieses weiß ich gar nicht, Adventure, was ein bisschen einen so erinnert an The Last Guardian ohne oder Guardian. Ico. Hm? Oder Ico. Ja. Ein kleines Kind, was durch eine sehr lasche Landschaft läuft. Wie nennt man, was sagt man zu lasch? Langweilig? Also, nein, ach so. Im Sinne von L-U-S-H, lasch. Ja, genau. Blühende Landschaften? Verzaubernde, grün? Keine Ahnung. Also, das wurde auch gezeigt beim Day of the Devs in San Francisco auf der GDC. Kommt, glaube ich, nicht exklusiv. Kommt für PS4, Xbox One und die Switch und nach Steam am 26. Mai. Da bin ich schon auch sehr gespannt. Es sieht halt aus wie so ein Puzzle. Ja, ich würde schon sagen, Ico oder The Last Guardian wirken da zumindest optisch ähnlich. Ja. Also mein Wörterbuch sagt übrigens üppig, wenn es um Pflanzenwuchs geht. Alternativ auch saftig, wenn es um Gras geht. Oder opulent. Das ist üppig, nein saftig, nein üppig. Ja, das ist total lustig, weil opulent würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, wenn ich lasch höre, weil das klingt so ein bisschen lieblich auch. Ja. Einfach vom Klang her. Insofern, aber schon üppig, aber eher lieblich üppig. Ja. Also Lush Meadows ist saftige Wiesen. Genau, saftige Wiesen. Dabei sind die Farben eigentlich eher dezent. Ja. Na gut. Dann als letztes The Gardens Between, da gibt es jetzt einen neuen Trailer, das kommt erst Ende des Jahres. Fand ich aber sehr spannend vom Trailer her. Den kann man was ist das? Das kenne ich gar nicht, glaube ich. Das ist ein, ja, gute Frage. Wird es eher ein erzählerisches Spiel oder eher ein Puzzlespiel? Also zwei Freunde besuchen Orte aus ihrer Erinnerung, die so als Inseln dargestellt werden, fast ein bisschen wie bei Nebulous, laufen die immer um die Insel rum und lösen dabei Rätsel. Bei Nebulous ist ja eher ein Plattformer, da lösen sie eher Rätsel und versuchen dann am Ende oben in der Mitte der Insel anzukommen. Und die sind halt ein bisschen surreal. Also die eine Insel, da ist so ein alter Computer zu sehen, der thront da. Schaut euch einfach mal den Trailer an. Ich fand den sehr hübsch und spannend. Ja, sieht interessant aus. Ist für Steam, PC und Mac angekündigt. Gut. Und dann kommen wir tatsächlich, wie du gerade schon meintest, zum Nachklapp. Und wir eröffnen mit der mittlerweile traditionell gewordenen Card-Thief-Kategorie. Kommen wir zur Kategorie Card-Thief. Ja, und da muss ich dich jetzt mal fragen. Letztes Mal, Tobi, hast du ja so anklingen lassen, dass du durch bist damit. Und dann habe ich gesehen, dass du doch auch gar keine schlechten Highscores eingefahren hast. Ja, ich hatte da letztens einen kleinen Lauf in den... Hattest du eine Epiphany oder nur einen Zufallslauf? A little bit of both, würde ich sagen. ich habe nicht irgendwelche tiefgreifenden Dinge rausgefunden, aber ich habe gemerkt, wenn man so versucht... Ah, ich weiß, was ich versucht habe. Ich habe versucht, den Zielen, um das Equipment abzugraden, hinterher zu laufen. Da gibt's eins, dass man 30 Stealth bekommen muss. Und das ging am Anfang super gut. Und dann hatte ich 22 Stealth. Und mit 22 Stealth kann man verdammt viel bewirken in dem Spiel. Leider lässt sich das nicht verallgemeinern, weil du stark abhängig bist von der Reihenfolge. Also ich versuche jetzt immer noch, diese 30 Stealth zu kriegen. Ich bin nicht mal in die Nähe der 20 gekommen. Und für mich läuft so langsam drauf raus, dass ich nicht so wirklich check, wie man diese Rätsel löst, die einem da gestellt werden, um das Equipment abzugraden. Das Equipment ist zu viel, zu diffus. Ich habe schon zu viel davon und habe es noch nicht wirklich erfasst, was ich damit machen soll. Diese Daily Runs, diese Idee, dass du ein zufällig generiertes Set von Feinden und Ausrüstung hast, mit dem du dann Highscores mit von anderen vergleichst, sind eine nette Idee, tragen aber auch dazu bei, dass ich irgendwie... Ich habe halt irgendein Zeug, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe mich damit nicht eingespielt und ich werde da reingeworfen und weiß überhaupt nichts. Und so dieser, mir fehlt hier der obere Teil der Lernkurve, wo ich dann so richtig ganz nah ans Optimieren komme, wo ich weiß, was läuft. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin viel stärker vom Zufall abhängig. Also die, ich meine, ein Teil der Taktik ist ja, Feinde so hinzulocken, dass man sie dann von hinten erwischen kann. Und das Locken, dass ich die locken kann, ist schon mal vom Zufall abhängig, weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie es was determiniert, welcher Feind jetzt auf ein Feld vorgeht, wenn ich auf ein Feld hüpfe, wo zwei Feinde drauf gucken. Und dann hüpfe ich wieder runter. Welcher der Feinde läuft dann da drauf? Keine Ahnung. Also ich, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und dann läuft er da drauf und dann bin ich wieder vom Zufall abhängig, ob nicht vielleicht so eine blöde Fackel genau hinter den fällt und eine Tür zwischen die Fackel und mich und dann kann ich den wieder nicht schnappen. Also Ich habe einfach, um einen Superlauf zu kriegen, muss ich 2, 3 Aktionen machen. Die sind vom Glück abhängig. Und danach ist es dann immer noch vom Glück abhängig, ob das auch geht. Das heißt, gefühlt ist mein Einfluss, der Einfluss von meinem Skill zu gering, als dass ich da viel bewirken könnte. Das ist Teil 1 und Teil 2, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, diese Daily Quests und viel Equipment und so weiter, die verleiden es mir eher ein bisschen, das Card Crawl am Anfang hatte wenig so Items und keine Dailies, das war irgendwie puristischer, hat mir Spaß gemacht und als es mir dann langweilig wurde, haben sie die Daily Quests und so eingeführt. Und mich nochmal so ein bisschen bei der Stange gehalten. Und das, was mich da nochmal ein bisschen nachmotiviert hat, hat mich am Anfang von Card Thief halt so ein bisschen erschlagen und überrascht und eher demotiviert. Weil da zu viel zu schnell kam. Das ist, finde ich, ganz interessant, was du da so sagst. Also erstens... das sagst du immer, wenn du mir dann als nächstes widersprichst. Ja. Nein, erstens... ich habe das Gefühl, ich bin in eine Phase eingetreten, wo ich das eher so als Passion spiele oder als wie ich Threes spiele oder so. Das heißt, ich spiele so auf Kartendeck. Ich hoffe, dass das Kartendeck mir was Gutes bringt und mache wenig auf Skill. Aha. Also, dass der von der Geschicklichkeit so gut zu werden, um dadurch das Spiel besser zu haben, dafür ist, glaube ich, das Kartendeck zu entscheidend. Das heißt, ich spiele einfach viel oder einfach so zwischendurch, ohne das Ziel zu haben, jetzt alles zu durchdenken oder kurzfristig einen Zug zu optimieren, sondern einfach durch das viele Spielen Erfahrung zu sammeln und dadurch dann langfristig besser zu werden und im Schnitt auch von Partie zu Partie besser zu werden. Bei Cardcrawl war das ganz anders. Da war es eher wirklich... das Geschick nach oben zu treiben, alles gut zu durchdenken und das dann auszuführen. Mhm. Ich merke aber, ich habe zwischendurch einfach auch Lust auf eine Partie, mal so, wenn ich was runterspielen möchte. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen, ein Kartenspiel runterzuspielen, das ist schon mal gut. Was mich unglaublich nervt, ist, deine 3 Slots sind voll, du kannst die Truhe nicht stehlen. Ja. Oh Mann. Das ist es ist schon nervig. Schlimm genug, die Sachen zur richtigen Zeit einzusetzen. da hatte ich auch was ganz Schlimmes. Mir sind die Schleichpunkte ausgegangen und ich hatte noch eine Karte. Du kriegst ganz viele Schleichpunkte dazu, habe aber ganz vergessen, dass ich die habe und habe dann verloren. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, einen täglichen Raub durchzuziehen, weil ich immer zu gierig bin. Immer. Weil ich zu schlecht bin und deswegen denke, oh, mit 40 Punkten muss ich den ja nicht abschließen. Ich brauche noch Punkte. Ich muss sagen, der tägliche Raub ist das, was mich noch hauptsächlich motiviert. Mhm. Und ich habe eher den gegenteiligen oder von einer anderen Perspektive den Kritikpunkt beim täglichen Raub. Der würde für mich viel besser funktionieren, wenn er wäre wie Tiny Wings. Und zwar, es gibt einen täglichen Raub pro Tag und den kann ich so oft versuchen an diesem Tag, wie ich möchte. Ah. Weil dann spiele ich ihn halt nochmal und versuche da besser zu werden, in diesem spezifischen Raub. Mhm. Die Konkurrenz ist, finde ich, nämlich total wichtig, zu sehen, okay, da ist einer mit 78 Punkten bei dem Raub und ich habe nur 76 Punkte gemacht bei dem Raub. Ja, aber ich kann ihn halt nur einmal spielen und dann ist halt Zufall. Ja, oder du verlierst halt. Dann hast du so, ich hatte das letztens mit Gramsci, da habe ich so, 69 Punkte, mal schauen, ob Gramsci irgendwie besser ist oder schlechter. Und dann habe ich geguckt, stand noch gar nicht auf der Liste. Und dann habe ich getwittert, so, hey, hier, ich habe Punkte gemacht. Und dann kam die Antwort, ja, ich bin dieses Mal gestorben. Das ist so ein bisschen Letdown. Das wäre total lustig, wenn du den gleichen Raub dann mehrmals machen kannst. Mhm. Und wenn es so Verrückte gibt, die den halt dann 100-mal spielen an dem Tag, dann haben sie es auch verdient, vorne in der Liste zu spielen. Warum nicht? Ja, also, aber... Es schleicht sich momentan so als Spiel ein, was ich halt so aufmache, wenn ich nicht Threes aufmache. Was ein hoher Status ist bei mir immer. Mhm. Ja. Was mich immer noch tiltet, ist dieses langsame Intro, das es nicht braucht. Ja, das ist tatsächlich nicht nötig. Und es frisst Unity, sei Dank, einfach sau viel Batterie. Ja, das ist leider so ein Unity-Problem. ja, es frisst unglaublich viel Batterie. Das haben wir ja damals bei Threes auch schon gesehen. Was macht denn Threes? Nix eigentlich. Mhm. Aber dadurch, dass es auf Unity läuft, ist es halt, ja, saugt dir den Akku. Man ist halt Top 10 der Spiele, wo man Kartenanimationen ausschalten kann, um Batterie zu sparen. Ja, und das hilft ja nicht mal besonders viel wegen des Overheads. Ja, ja. Und dann kommen wir noch zu einem Nachklapp. Das hatte ich zuerst in der Hey, ich habe was Neues. Nein, Hey, Aga hat was Neues entdeckt Kategorie. Und dann stellst du fest, dass es in Folge 278 der Fanboys bereits behandelt wurde. Dann habe ich gegoogelt tatsächlich. Also ich habe in der Fanboys-Suche gesucht und da hast du es schon besprochen. Ja. Genau, Zip-Zap. Oder Zip-Zap. Zip-Zap. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich Zip-Zap sage und du Zip-Zap. Du hast nach Zip-Zap gesucht. Genau. Ich habe nach Zip. Nein, das ist, glaube ich, gerade wieder in irgendeinem Indie, tolle Indie-Spiele-Feature drin und da hat es Aga gefunden und dann gespielt. Ein Spiel von Philipp Stollenmeier, der ja schon das berühmte Spiel, wo man sterben muss, damit man spielen kann. Ah, Sometimes You Die? Sometimes You Die gemacht hat. Ich würde sagen, einer der interessantesten deutschen Spieleentwickler im Mobile-Bereich. Definitiv. Der macht auf jeden Fall immer so kleine Sachen, aber sehr pfiffig. Und Zip-Zap hast du ja in der anderen Folge schon erklärt. Ich sage es nochmal ganz kurz, weil das kann man sehr leicht erklären. Du hast eigentlich so eine Art Fischertechnik, Gelenkding, was an einer Stelle zusammengeschraubt ist und wenn du auf den Bildschirm drückst, dann klappt es auf und wenn du den Bildschirm weglässt, dann klappt es wieder zu und es ist je nach Level immer unterschiedlich zusammengeschraubt und unterschiedlich und das ist so simpel und du musst dieses Ding halt immer dahin bringen, wo der Kreis auf dem Bildschirm ist und das war's schon, aber der Einfallsreichtum, was da für Level rausfallen, das ist halt besonders toll an dem Spiel. Ich muss sagen, ich bin zu schnell frustriert mit dem Teil, weil dann kriege ich es nicht hin und dann könnte ich es am liebsten in die Ecke werfen und will ja auch noch Horizon Zero Dawn spielen. genau, aber wirklich, wirklich schönes Teil und deswegen habe ich auch noch mal die Website von Philipp Stollenmeier, der seine Firma nennt er Kamibox, verlinkt. Da kann man einfach mal gucken, was hat er sonst noch so gemacht. Ich kenne, glaube ich, die anderen Spiele nicht. Kennt ihr noch welche von ihm? Nee, die anderen nicht. Also außer aber diese zwei sind schon so spannend und so unterschiedlich. Vielleicht lohnt sich das dann nochmal hinzugucken. Ja. Übrigens, dieses Ding ist ja quasi ein Doppelpendel. Oder sogar ein Dreifach? Nee, Doppelpendel. Ja, und das Gemeine ist doch, dass diese App, die lässt sich ja innerhalb von einer Woche programmieren, weil du in Unity ja alles geschenkt kriegst, was du dafür brauchst. Früher? Ne? Also das will ich ja nicht behaupten. Nein, der Witz ist, die Idee zu haben und die Level-Ideen zu haben. Ja. Aber das Grundsätzliche, das mal zu machen, das ist, wäre total simpel. Der Prototyp ist in einer Woche machbar. Diese 8 Monaten. In 8 Monaten. Du darfst die Leute nicht in der Woche machen, Marc. Genau. Ja, ja. Nee, aber also das ist eine dieser typischen Ideen-Apps, finde ich. Wo die Idee das definitiv, ist. Ja. Ja, uns sind dahingehend aber die Ideen jetzt ausgegangen. Ja. Weil unsere Agenda jetzt leer gesprochen ist, sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fanboys. Aber bis dahin sagen wir Servus und Baba. Zip, zap, the boy. Hallo. So you two, dig up dinosaurs? Oh. Try to. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Y You'll have to get used to talk to Malcolm. So you two, dig up dinosaur? So you two, dig up dinosaur?